Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Und jetzt machen wir das mal mit der Telefonnummer. Ich habe in der Leitung Matthias Stoll aus Niedersachsen. Hallo Matthias. Hallo Tobias. Matthias, wir machen einen Lockmittel-Podcast. Wir möchten nämlich Helfer nach Niedersachsen lotsen. Und so ganz am Ende gibt's eine kleine Überraschung, wenn ihr das bis zu Ende gehört habt. Also bitte beendet den Podcast noch nicht, hört's euch bis zum Ende an. Matthias, was ist im Moment bei euch gerade Sache in Niedersachsen? Was treibt ihr gerade? Ja, wir machen das mit der Werbung, mit der Wahlwerbung. Wir hängen Plakate auf, teilweise kleistern wir auch noch ein paar Plakate. Wir bekommen auch noch ein paar Plakatträger, also wir sind ganz fleißig. Wir stehen auch schon in der Innenstadt, machen Infostände, verteilen unser ganz, ganz tolles Wahlprogramm. Und demnächst verteilen wir sogar CDs, also zum Anhören des Wahlprogramms, weil zum Lesen, naja, wenn man ehrlich, wer liest sich 94 Seiten Wahlprogramm wirklich durch? Aber wir sind da ganz auf ganz gutem Weg, haben materialmäßig haben wir eigentlich schon eine ganze Menge da. Aber wir bräuchten natürlich noch ein bisschen Manpower. Ja, da ist jeder gefragt, der in Niedersachsen helfen kann. Bekannt ist es ja, aber an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich in Niedersachsen helfen möchte? Also wir haben hier so ein Reisebüro und hier die Sandra ist da ganz fleißig und da kann man sich eintragen, wenn man da mitmachen möchte, und da stehen auch Sachen schon drin, die veranstaltet werden, wobei da bestimmt noch ein bisschen mehr reingeschrieben werden könnte, aber auf jeden Fall, wer sich anbietet, dem wird natürlich dann auch gesagt, hier und da und da, da brauchen wir dich. Also wir haben eben diverse Infostände immer wieder zu bestücken, wir haben eben auch Plakate noch aufzuhängen oder eben die einen oder anderen Plakate noch zu kleistern. Wobei das mit dem Kleistern ist eben immer so eine Sache, wir können das ja nicht draußen machen, das ist Winter, ne? Wir machen das eben im Keller, da bei einem Piraten im Keller hier bei uns in Gifhorn. Oder in der Nähe. Ach, das klingt ja wie nach den Anfangszeiten der Piratenpartei, ja? Ja, wir haben nicht nur diese Plastikplakate da, also diese Plastikträger, weil die sind zwar ganz nett, leicht aufzuhängen und vielleicht auch witterungsbeständig, aber die gehen doch kaputt und sie sind eben ganz schön teuer. Und damit wir eben ordentlich viel Wahlwerbung machen können, haben wir doch eben viel auch wieder auf dieses Affinchenpapier da zurückgegriffen und machen das eben mit den Pappplakatträgern und Kleistern und so weiter. Das machen wir ganz kräftig, ja. Okay. Matthias, wenn ich euch denn im Wahlkampf helfen möchte, an wen kann ich mich da wenden? Doch, da hast du ja schon gesagt, an die Sandra. Aber wie erreiche ich Sandra überhaupt? Ja, das ist unser Reisebüro, reisebüro@piraten-nds.de. Da kann man unser Reisebüro erreichen und da kann man eben seine Angebote hinschicken, dass man da arbeiten möchte und kann sich dann da eigentlich zuweisen lassen sozusagen. Oder man telefoniert einfach 05121 69 81 08 18. Ja, ich werde das natürlich noch also. Ich werde das natürlich noch zusätzlich in die Shownotes packen. Jo. Matthias? Ah ja, gut, die Leitung war gerade zu schlecht. Okay. Ja, dann will ich doch zu dem kommen, was ich noch so als kleine Überraschung angekündigt habe. Es hat was mit Lichterkette und mit Segeln und einem Boot zu tun und es findet aber nicht auf dem Wasser statt. Und wer jetzt so brav zugehört hat und zufällig dabei sein mag, der macht das am besten mit seinem Auto, aber es geht dann bestimmt auch irgendwie ohne in irgendeiner Form und fährt beim Autokorso mit. Erklär doch mal eben bitte, was wir beide vorhaben. Ja, wir beide haben vor, mit der Orange Pearl und mit einem Lautsprecherwagen hier ein bisschen die Gegend unsicher zu machen. Und unsere Orange Pearl, die kennt man ja bereits schon, die wird jetzt aber auch noch mit bunten Lichtern geschmückt, also mit so LED-Lauflichtern und so weiter, dass sie so ein bisschen wirkt auf der Straße nachher wie der Coca-Cola-Truck. Und hier durch die Gegend fahren und werden dann über die Lautsprecheranlage dann auch unser Podcast bzw. Im Hörbuch des Wahlprogramms, das wurde ja ganz toll vertont, abspielen und dann eben die Bürger auch darauf hinweisen, dass das eben genau unser Wahlprogramm ist, dass sie das auch nachhören können oder sich von uns die CD schenken lassen können und so. Wir haben jetzt diese CDs eben auch in Auftrag gegeben, dass wir die eben noch verteilen, weil wie gesagt, unser Wahlprogramm ist 94 Seiten dick und alleine dieses Hörbuch ist eben 3,5 Stunden lang eben ordentlich vorgelesen. Da ist schon, sagen wir mal, eine Zumutung für den Normalbürger, dass er das eben so lesen soll, selbstständig, und da kann er sich das wenigstens reinhören oder kann sich eben einzelne Podcasts runterladen für bestimmte Themen. Das kann man bei uns alles machen, da sind wir ganz gut aufgestellt. Ja, wir werden ja dann wieder viel Spaß haben, dann in Kombination mit dem Hörbuch. Wir haben das ja schon mal im NRW-Wahlkampf gemacht und das war ja doch recht eindrucksvoll mit 2 Motorrädern vorne ran, der Orange Spörl und dem Autokorso hinten dran. Das heißt also, jeder, der denn da mitmachen möchte, da würden wir uns natürlich drüber freuen. Das wirkt natürlich umso beeindruckender. Wer sich das Spiel hier mal anschauen möchte, wie das gewesen ist, der gibt einfach Orange Spörl Piratenkreuzer bei YouTube ein und wird da so ein Video finden, wo Matthias, meine wenig und andere Leute so ein bisschen Straßenwahlkampf veranstaltet haben und diesmal im Schnee und das Ganze mit Beleuchtung, da stelle ich mir natürlich unglaublich romantisch, aber auch sicherlich ein bisschen kalt vor. Ja, es wird ein bisschen kalt, aber wir stehen ja nicht immer draußen, wir sitzen ja dann auch erstmal in den Autos. Die Mopeds werden wir wohl weglassen diesmal, ne? Das ist die Witterung ein bisschen schlecht. Aber wir haben dann auch uns jetzt überlegt, wir haben übrigens eine generelle, also hier in Raum Gifhorn haben wir eine generelle Erlaubnis für den Lautsprecherwagen, ne? Und dann gibt es nur noch zeitliche Begrenzungen, wo man das nicht machen darf. Und die ist zum Beispiel zwischen 16 und 18 Uhr, das ist also die Rush-Hour-Zeit hier sozusagen, also Berufsverkehr, da soll man es dann nicht machen. Aber wir haben uns das überlegt, dass wir dann eben für die Zeit uns einen genauen Plan machen, dass wir da dann eine Kundgebung gerade geben an irgendeinem Ort. Also ortsfest dann bleiben für die Zeit, dann da im Grunde dann denselben Terrain machen, aber das eben angemeldet als Kundgebung und dann fahren wir eben wieder weiter unsere Lautsprecher und fahren. Ne? Ja, wir sind ja auch Fachleute für TÜV-Fragen, was Befestigung am Dach angeht. Ja, du Matthias, ja. Du lachst jetzt. Also ich meine das schon sehr ernst. Wenn jemand da Fragen hat, dann kann er uns fragen, denn wir hatten ja auch mal ein Erlebnis im Wahlkampf 2010 ohne Orange Spur, ja. Aber an der Stelle will ich es dann nochmal eben kurz erwähnen, weil es so schön war. Wir sind ja von der Polizei gestoppt worden, weil man bezweifelt, dass die Boxen auf deinem Auto, die ja über die Kotflüge noch herausragten, so nicht TÜV-sicher sein. Natürlich. Also die waren tatsächlich nicht breiter als das Auto, aber natürlich ein bisschen breiter als das Autodach. Ja, das war schon so und sah beeindruckend aus. Der Polizist war schwer beeindruckt von der Konstruktion. aber der konnte sich eben nicht vorstellen, dass das zulässig ist. Ich habe ihm erklärt, das ist eine ganz normale Dachlast. Ne? Und aber da kann man nicht so schnell mitfahren. Ich sage, nee, mache ich auch nicht, gar kein Problem. Naja, der TÜV-Mann, der muss ihm dann doch erklären, dass das ja, wir sind ja, ist, ne? Wir sind ja dann mit Polizeibegleitung, mussten wir dann ja zum TÜV fahren, mit dem Autokorso hinten dran. Und er hat ja auf meine Bitte hin, obwohl er erst Nein gesagt hat, tatsächlich sogar Blaulicht angemacht. Und das Ergebnis in der Presse ist ja gewesen damals, dass die eine Zeitung geschrieben hat, Foto von uns, wie wir angehalten wurden, gestrandet, und eine andere Zeitung hat berichtet, wie wir mit Eskorte zum TÜV gefahren sind und tollen Wahlkampf gemacht haben. Also da kann man wieder sehen, wie Presse von zwei Seiten funktioniert hat. Ja, Matthias. Naja, die Presse war ja wahrscheinlich auch losgeschickt von der CDU oder was, und die hat ja wohl auf die Polizei da gleich alarmiert. Ne? Wir haben doch da irgendwie gleich das CDU-Büro geärgert, wo wir da vorbeigefahren sind. Ja, das sind aber genau die Sachen, das sind ja genau die Sachen, die den Wahlkampf dann lustig machen. Ja, bei euch in der Fußgängerzone, da dürft ihr ja wegen der Wahl, wegen des Weihnachtsmarkts, dürft ihr da ja keinen Wahlkampf machen, ist mir zugetragen worden. Aber die anderen Parteien, ja, erzähl mal, was haben die sich denn da überlegt? Naja, die anderen Parteien haben so ganz scheinheilig gesagt, ja, wir machen hier keinen Wahlkampf in der Vorweihnachtszeit und auf dem Weihnachtsmarkt soll sowieso keine Wahlwerbung, das würde ja eben die Stimmung da versauen und so weiter. Deswegen ist eben auch in diesen Straßen das Plakatieren dann nicht zugelassen. Also wir hatten natürlich dort erstmal plakatiert, weil wir auch die Genehmigung gar nicht abgewartet haben, wie wir so sind, ne? Mussten die dann doch wieder abnehmen in der Innenstadt. Und dann nur stellte sich heraus, dass die Freunde von den anderen Parteien, von den sogenannten Volksparteien, sich da einen schönen Trick einfallen lassen haben. Ne? Also die CDU, die hat ein Lokal gemietet, also eine Eisbar, die halt im Winter eigentlich geschlossen ist. Da haben die jetzt ihre Wählbar draus gemacht. Also das Wortspiel finde ich ja ganz nett. Das könnten wir kopieren, finde ich auch gut. Ja, eine Wählbar haben sie da eingerichtet. Natürlich toll, da können die älteren Leute sich schön aufwärmen bei der CDU, ne, und noch ein Pläuschen halten und so weiter. Aber die SPD war auch nicht viel schlechter, sage ich mal. Sie hat sich dann auch mitten in der Innenstadt postiert, aber eben doch im Freien. Und auf einer Grundstücksecke von einem Kaufhaus, wo sie dann gesagt haben, ja, das ist Privatgelände, hier dürfen wir, hier brauchen wir keine Genehmigung, um stehen zu dürfen. Wir haben das eben mit dem Hauseigentümer geklärt. So. Und somit haben sie eben die kleinen Parteien quasi vom Weihnachtsmarkt verdrängt und haben das sozusagen da exklusiv die Leute, die irgendwie beim Weihnachtsmarkt schlendern und vielleicht gute Laune haben oder eben Weihnachtsstimmung haben, dass sie die dann eben doch noch mit ihrem christlich-sozialen Zeug da belatschern könnten oder so. Ja, es lebe die Demokratie, ne? Ja. Naja, und in Wittingen ist das auch schon aufgefallen, dass da hat es auch dieses Isernhagener Kreisblatt, hat das auch schon thematisiert, dass da eben auch die sich gegenseitig eben nicht an die Abmachung halten. Naja, wir halten uns natürlich nicht an deren Abmachung, also weil die haben sich das ja unter sich abgemacht, dass sie jetzt eben nicht 8 Wochen vorher anfangen wollten zu plakatieren. Nun haben wir natürlich direkt am 20. angefangen zu plakatieren, weil ich habe dann dem Mann von dem Isernhagener Kreisblatt habe ich dann auch gesagt, naja, klar plakatieren wir. Wir haben nun mal nur die 8 Wochen vor der Wahl, um uns bekannt zu machen. Ne? Die anderen haben ja doch ganz andere Möglichkeiten, immer in Erscheinung zu treten, weil sie eben doch schon die etablierten Parteien sind, aber wir sind ja nun mal die kleine neue Partei, die erstmal den Wähler eben doch ein bisschen beeindrucken muss, ne? Dass wir da sind, müssen wir ja zeigen. Ne? Naja, du hast so einen Punkt gebracht, ihr seid ja nicht gefragt worden, ob man das so machen soll oder nicht. Richtig. Matthias. Ja, und da brauchen wir auch immer noch ein bisschen Hilfe, dass wir hier auch noch wirklich jedes kleine Nest mit zupflastern und es ist ja hier auch ein bisschen weitläufig, Niedersachsen, ne? Nicht so wie in, naja gut, bei dir ist das ja auch so ein bisschen weitläufig, aber sonst so in NRW, das ist ja doch alles so zentral. Ja, ich habe jetzt ja schon allen Mitteln versucht, ich habe jetzt gesagt, wir locken euch und die Orange Pearl ist das Highlight, so als Überraschung, ja. Also mit solchen plumpen Tricks habe ich jetzt im Podcast versucht, die Leute zu dir zu locken und sie müssen bis zu Ende hören und so einem dummen Zeug. Mal Scherz beiseite, ich hoffe natürlich, dass es ein bisschen erfolgreich ist, dass der ein oder andere tatsächlich dabei ist, aber ich glaube, das klappt auch erstmal auch schon ohne den Podcast und durch den Podcast vielleicht noch ein paar mehr. Man darf sicherlich auch versprechen, wie ist das, ihr seid gastfreundlich, also zumindest... Wir sind total gastfreundlich, na klar. Ich hatte jetzt letzte Nacht schon einen hier, der mal ein bisschen geschlafen hat, aus Bremen kam, der hat ein bisschen geholfen. Das war leider ein bisschen unglücklich, weil letztlich hat er doch nur auf dem Infostand gestanden. Wir hatten uns erhofft, dass er auch noch ein bisschen mithilft, Plakate zu hängen. Aber er ist irgendwie auch spät angereist und dann hat das also zeitlich alles nicht mehr so geklappt. Ja, wir sind ja jetzt ein ganzes Wochenende dann da. Verpasst, oder? Hm? das kann ja alles passieren. Wir sind ja ganzes Wochenende da. Ich hätte gerne mein Bier abends auf ungefähr 6,5 Grad gekühlt. Das schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Naja gut, kalt genug ist ja draußen. Ja, das ist glaube ich zu regeln. Gut, Matthias, ich sage das glaube ich zu regeln. Gut, Matthias, ich danke dir mal kurz für die ich danke dir für die kurze Wasserstandsmeldung und dann würde ich sagen, beschließen wir diesen Tag auch mit diesem Podcast und ich wünsche dir noch einen schönen Restabend. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend und sag deinen Jungs Bescheid, die sind alle sehr gerne hier gesehen. Und die können sich auch mal daran erinnern, dass ich natürlich auch immer beim NRW-Wahlkampf dabei war. Nicht nur bei einem, ne? Schon bei zwei mindestens. Ja, an zwei erinnere ich mich ja schon. Also wir haben ja schon zweimal Wahlkampfparty auf der Straße gemacht. Ja, genau. Wir haben zweimal, also den, na, dann war ich ja doch schon öfter da. Also ich habe schon... Liebe Piraten, gebt Gas, seid dabei und unterstützt den fleißigen Matthias, dem immer total scheißegal war, welcher Wahlkampf das war. Und wenn jeder nur ein bisschen macht, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Und wenn auch mehr Zeit hat, umso besser. Gut, alles klar, Matthias. Ja. Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.